parlez pas. Hey, hey, hey, solvo, hey, solvo, hey, solvo, un, yeah. Gib mir endlich Props, yeah, hey, hey, hey, solvo, oh, yeah, spitz die Lausche, yes. Weil ich übertrieben ins Klo greif, bei jedem Scheiß, alles was ich mache ist falsch und verbleich. Die Leute sagen zu mir, dass ich ziemlich gut bin, dass ich Talent hab und bald vielleicht gut find. Mal ehrlich, wenn ich das nicht selber wissen würde, würde ich ein Tag machen, 21 Tracks, Mann. Ich will was schaffen, etwas das von langer Dauer ist. Etwas das lange bestehen bleibt wie eine Mauer. Ein China oder DDR, lange in den Köpfen bleibt, traumatisiert und allen Nachkommen zeigt. Zeig, so macht man's richtig, klingt das vielleicht etwas hochgestochen. Ich bring nur das auf den Punkt, wie man gut nach oben kommt. Lass mich rein in den Club, in St. Moritz. Puro spielen, danach Halligalli mit den Opis. Gib mir Props, gib mir Props. Gib mir Props, gib mir Props. Gib mir Props, gib mir Props. Gib mir Props, gib mir Props. Hab das Gefühl in meinem Bauch, dass es wahr wird. Langsam aber sicher seh ich schon tief in mein Bass. Gib mir Props, gib mir Props. Ich lege die Hand ins Feuer für meine Crew. Mein Team ist einzigartig, bitte sagt, was wollt ihr tun? Ihr könnt das Feuer nicht errichten, selbst wenn ihr mich abstoßt. Drücke mich auf keinen Fall bremsen, selbst wenn ich ab. Los, halt, stopp, stopp. Ich warte noch ein bisschen ab. Gib mir ein wenig mehr Zeit, in zwei Jahren geht's ab. Da kennt mich jeder, egal Rapper oder Fliesenneger, Bulle oder Miese, Peter Punker oder Crack Dealer. Ich brauch nicht mehr als ein geilen Beat in Palm Beach. Chef, schön wär's, aber reichen tut mir all die. Bin abgekommen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Bin verloren in Gedanken, weil der Beat so toll ist. Ich verspreche euch, mein Album wird ein Ohrenschmaus. Die, die meinen Sound lieben, werden mich dann auch lieben. Gib mir Props, gib mir Props. Gib mir Props, gib mir Props. Gib mir Props, gib mir Props. Gib mir Props.